am Samstag. Da haben sich mehrere Tausend aus dem linken politischen Spektrum in Hamburg versammelt. Vor dem Kulturzentrum Rote Flora. Das ist ja seit über 20 Jahren besetzt. Soll jetzt aber nach dem Willen des Eigentümers geräumt werden. So, da haben also am Samstag Redner gefordert, dass Flüchtlinge in Deutschland bleiben dürfen, dass sie nicht in Flüchtlingsunterkünften untergebracht werden sollen und dass es stattdessen Wohnungen für alle geben soll. Dann ist ein Zug von Demonstranten gestartet und für die Polizei war schon vor diesem Demozug klar, das wird ein Großeinsatz da. Es ist aber tatsächlich sehr viel mehr geworden als ein Großeinsatz. Es war eine sehr, sehr heftige Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten. Martina Schulte aus dem Webshow-Team, was genau ist da passiert? Also die Polizei hat an diesem 21. Dezember eben diese angemeldete Großdemonstration mit etwa 7500 Teilnehmern nach etwa 20 Metern gestoppt und die Versammlung offiziell für aufgelöst erklärt. Und was dann folgte, war eine regelrechte Schlacht zwischen Demonstranten und Polizisten mit dem Ergebnis, du hast es ja vorhin gesagt, viele Verletzte auf beiden Seiten. Das Blog Amy und Pink beschreibt die Szenerie so, Zitat, kleine Einheiten der Polizei rannten in die Demonstration, autonome schlugen sie zurück, Demonstranten sackten durch den Einsatz von Pfefferspray zusammen und dieser ganze Blogpost ist überschrieben mit, in Hamburg herrscht gerade Krieg. Okay, wie ist es dazu gekommen und wer ist vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass das so eskaliert ist, dass da so eine Vokabel wie Krieg tatsächlich fällt? Also da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Wenn du mal in die klassischen Medien schaust, zum Beispiel mal hier in den Spiegel, die schreiben, als sich kurz vor 15 Uhr vermummte Linksautonome im schwarzen Block an der Spitze des Demonstrationszugs versammelten, kippte die Stimmung. Teilnehmer der Demo seien dann mit Straßenschildern und Farbbeuteln auf Polizisten losgegangen, Pflastersteine und Glasflaschen wurden auf Polizisten geworfen und wegen dieser Krawalle habe die Polizei die Demonstration kurzfristig aufgelöst. Also heißen, die Polizei hat die Demonstration aufgelöst, nachdem sie von den Demonstranten angegriffen worden ist. Genau. Und sowas Ähnliches schreiben viele Medien, auch die Süddeutsche zum Beispiel. Und da gibt es jetzt eben auch sehr viele Blogger, die das ganz anders sehen. John F. Nebel ist so einer. Er ist Blogger, er ist auch Journalist. Und er sagt, es seien nicht die Demonstranten gewesen, die aus heiterem Himmel die Polizei angegriffen hätten. Auf seinem Blog Metronaut schreibt er, die Polizei habe die genehmigte Demonstration unvermittelt gestoppt, ohne dass die Beamten angegriffen worden seien. Und er hat auf seinem Blog auch ein Video der Situation gepostet, in das wir jetzt mal reinschauen wollen. Wir sehen jetzt hier den Demonstrationszug, der sich in Bewegung setzt und hier skandierend durch die Straße zieht und es geht hier in so eine Unterführung rein. Und jetzt siehst du schon, dass sich da... Da kommen die Polizisten, die setzen sich die Helme auf. Setzen sich die Helme auf und bauen sich quasi unter der Unterführung auf und versperren dem Demonstrationszug sozusagen den Weg. Und daraufhin wird der Ton auch ein bisschen heftiger. Die schreien jetzt hier, haut ab, haut ab, und versuchen halt trotzdem weiterzulaufen. Und zumindest aus dieser Perspektive, aus der das jetzt gefilmt ist, kann man nicht sehen, dass Demonstranten irgendwie Polizisten angegriffen hätten. Also man sieht aber ja auch noch nicht Pfefferspray, Schlagstöcke oder Ähnliches. Ne? Nee. Also was sagten denn die offiziellen Stellen dazu, wie es dazu was gekommen ist? Also ich habe da gefunden in einem NDR aktuell Spezial, die hatten den Polizeipressesprecher Mirko Streiber da und der hat das Ganze, die Situation so geschildert. Die Polizei hat den Demonstrationszug ja heute gestoppt, bevor er überhaupt loslaufen konnte. War das zu viel des Guten? Hat das die Gewalt provoziert? Nein, überhaupt nicht. Also der Zug ist losgegangen, aber unabgesprochen, ist plötzlich losgerannt. Und dann von vornherein sind wir beworfen worden mit Steinen, mit allem Möglichen. Und wir wussten vorher, dass die, auf Deutsch gesagt, auf Krawall gebürstet waren, gewaltbereit waren. Und es war vielleicht eine Minderheit da, die vielleicht protestieren wollte. Aber der Großteil war gewaltbereit und da war es erforderlich, dass wir auch konsequent vorgehen, sonst hätte das vielleicht ganz anders hier ausgesehen. Und das ist eben eine Sichtweise, die man eben auch in vielen Medien lesen konnte. Ne? Also Demonstranten waren schon mal per se gewaltbereit, Polizei hat eingegriffen. Und der Journalist Daniel Bröckerhoff, der arbeitet für den NDR, zum Beispiel für das kritische Medienmagazin ZAP, der kritisiert auf seinem Blog die vielen Journalisten, die, schreibt er hier, einseitig berichtet haben, die Medien, die durchgehend von Krawallmachern gesprochen hätten und die die offizielle Version des Polizeipressesprechers unkritisch übernommen hätten. Aber er kritisiert auch gleichzeitig eine Demokultur, bei der, Zitat, bei der Vermummung, das Mitführen und Zünden von Feuerwerk und Bengalos, das sofort eskalieren wollen, das Randalieren und der Angriff auf Polizeibeamte und die Zerstörung von Geschäften mit dazugehört. Sehen denn andere auch eine Mitschuld bei den Demonstranten? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe hier noch einen Blog gefunden, das aus Sicht eines Anwohners das Ganze schildert. Lars Brücher, der wohnt im Schanzenviertel und der betreibt das Altona-Blog und er schreibt hier, ihm mache Sorge, dass diejenigen, die der Polizei die Schuld geben, offensichtlich tatsächlich glauben, es hätte keine Ausschreitung gegeben, wenn die Polizei anders agiert hätte. Er findet es jedenfalls abenteuerlich, nur der Polizei die Schuld zu geben, wenn sogenannte Demonstrantinnen schon mit Feuerwerkskörpern bewaffnet zur Demonstration gehen, was selbst dem simpel strukturierten Geist klar machen sollte, dass solche Leute nicht friedlich für Flora und Flüchtlinge demonstrieren möchten. Aber eine andere Frage ist ja, ob die Demonstranten damit überhaupt ihrer Sache einen großen Dienst erwiesen haben. Denn jetzt reden alle über die Gewalt und keiner über die eigentlichen Themen, oder? Das ist genau der Punkt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo sich fast alle dann jetzt auch wieder einig sind. Also Lars Brücher, der Anwohner, der schreibt hier auf seinem Altona-Blog, es sei ein Trauerspiel, dass die gestern eigentlich im Zentrum stehenden Themen durch solche Aktivitäten komplett untergegangen sind und dass viele aus dem linken Spektrum Randalierer verteidigen, anstatt den Sichtbarkeitsverlust der politischen Themen zu beklagen. Und das Blog La Vie Vagabonde kommt zu einem ähnlichen Schluss. Die schreiben hier, auf der Strecke bleiben nicht nur all die tausenden Demonstranten, die zum Teil weit angereist waren, um friedlich zu demonstrieren, sondern auch die Themen Erhalt der Esso-Häuser, Lampedusa und Rote Flora an sich. Dankeschön, Martina Schulte aus dem Webschau-Team. Sie hat zusammengetragen, wie Online-Medien und Blogger die Ausschreitungen vom Wochenende in Hamburg bewerten. Alle Links zu den zitierten Quellen gibt's auf deradiowissen.de.